Sir Rias bringt Ihnen Nachrichten. Nach Ihrem erfolgreichen Weltraumflug in die unmittelbare Nähe des Mondes sind die drei amerikanischen Astronauten Stafford, Young und Cernan mit ihrer Kapsel Apollo 10 um 17.52 Uhr planmäßig östlich der Samoa-Insel Tutuila im Pazifik gelandet. Die Rückkehr des Raumschiffes zur Erde vollzog sich mit außerordentlicher Präzision. Nachdem die Astronauten um 17.23 Uhr den Raketen- und Versorgungsteil abgetrennt hatten, trat die Kapsel mit dem Hitzeschild voran mit einer Geschwindigkeit von nahezu 40.000 Kilometern in der Stunde um 17.37 Uhr in die äußerste Schicht der Erdatmosphäre ein. Infolge der ungeheuren Reibungshitze war der Funkkontakt, wie bei früheren Landungen, wiederum für wenige Minuten unterbrochen. Kurz darauf wurde das Raumschiff von Radarflugzeugen geortet und wenig später konnten die Fernsehzuschauer in aller Welt die Kapsel an den Bremsfallschirmen hängend niederschweben und auf dem Wasser aufschlagen sehen. Die Landung erfolgte nur 3 Meilen von dem Flugzeugträger Princeton entfernt. Die Astronauten, die bei ihrem Unternehmen mit der Landefähre Snoopy den Mond in einer Entfernung von wenig mehr als 15 Kilometern dichter als jemals zuvor ein Mensch umkreist hatten, befinden sich nach ihren Angaben in ausgezeichneter Verfassung. Am Sonnabend um 11.25 Uhr hatte Apollo 10 aus seiner 32. Mondumkreisung im Funkschatten hinter dem Erdtrabanten durch Zünden des Haupttriebwerkes die Kreisbahn um den Mond wieder verlassen und den 395.000 Kilometer langen Rückflug zur Erde angetreten. Vom Hubschrauber abgesprungene Froschmänner sicherten Apollo 10 mit einer Schwimmmanschette. Anschließend wurden die Astronauten Stafford, Young und Cernan an Bord der Bergungshubschrauber genommen, die sie zu dem Flugzeugträger Princeton bringen, wo ihnen ein erster stürmischer Empfang durch die Mannschaft bevorsteht. Im Jordantal ist es heute erneut zu 2 Gefechten zwischen israelischen und jordanischen Truppen gekommen.